Was nicht heißt, dass ich meine Blicke senk, sondern nur, dass ich eure Existenzen gern verdräng. Und ob Lehrer oder Arbeitgeber, Kollege, Passant, denk immer dran, senk nicht den Blick, halte stand. Sich unterwerfen macht krank und niemand, der dich schätzt, würde das von dir verlangen. Ich verfolge den Plan, ich senk nicht den Blick, wenn wer denkt, der sei King, und verdräng nicht, dass tief in mir drin etwas ist, was sich nicht beugen lässt. Also mach ich mich nicht klein, das wird mir nicht gerecht. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Nun kommen wir, wie versprochen, zum 8. März. Und zwar hat da weltweit mal wieder viele Flinterpersonen beziehungsweise die Frauenbewegung weltweit demonstriert, gestreikt und für Rechte von Frauen bzw. Flinterpersonen sich eingesetzt. So gab es auch mehrere Kundgebungen und Demonstrationen in Deutschland, natürlich glücklicherweise auch in Karlsruhe. Dieses Jahr war es unter dem Motto, wenn wir streiken, steht die Welt still, überlastet, ungesehen, unterbezahlt, uns reicht's. Und es hat das Frauenbündnis 8. März Karlsruhe mit der Gewerkschaft Verdi auf den Marktplatz aufgerufen. Gab es ab 13 Uhr Programm, wo die eigentliche Kundgebung erst um 14 Uhr losging, und ab 16 Uhr gab es eine Demonstration. Nach der Demonstration wurde die Kundgebung vom offenen feministischen Treffen weitergeführt. Ich habe euch da ein paar Redebeiträge aufgezeichnet mit dem offenen feministischen Treffen und mit dem AK Kritische Männlichkeit habe ich jeweils noch ein Interview geführt, wobei das Interview mit dem offenen feministischen Treffen schon am Dienstag bundesweit in der Sondersendung lief. Aber ich möchte euch natürlich, da ich das Interview geführt habe, auch an diesem Sendeplatz euch das Interview nochmal zu Gemüte führen. Ja, ich würde sagen, dann beginnen wir doch mal mit dem ersten Redebeitrag auf der Kundgebung auf dem Marktplatz. So muss ich nicht alles nochmal erzählen. Also da wird es gut zusammengefasst, was natürlich zu bemerken ist. Auch am 8. März auf der Kundgebung kam man nicht an dem Thema Ukraine-Krieg dran vorbei. Gerne erst noch ein paar Worte zu der Situation hier auf der Welt sagen. Vor knapp 2 Wochen hat Russland den Krieg in der Ukraine begonnen. Der Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Dieser Krieg bringt vor allem unendliches Leid über die Menschen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sterben an jedem Tag Frauen, Männer und Kinder. Menschen müssen fliehen und Familien werden auseinandergerissen. Unser Respekt und unsere Solidarität gehören den mutigen Menschen in der Ukraine, die Freiheit und Demokratie verteidigen. Unser Respekt und unsere Solidarität gehören auch den Menschen in Russland und Belarus, die sich gegen den Krieg in der Ukraine stellen. Grenzen dürfen in Europa nicht gewaltsam verschoben werden. Wir wollen eine Welt des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte. Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht leicht, in einer solchen Situation zur Tagesordnung zurückzukehren. Denn dieser Krieg betrifft uns alle. Wir wissen, hunderttausende Menschen werden durch den Krieg gezwungen, die Ukraine zu verlassen, und viele von ihnen werden auch bei uns Aufnahme finden. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass wir fordern, dass auch Flüchtlinge aus allen anderen Ländern der Welt Aufnahme und Unterstützung finden. Danke. Genau. Kurze Zwischenfrage, hört ihr mich da hinten auch alle? Ansonsten ist hier vorne richtig viel toller Platz. Ihr seid herzlich eingeladen, hier vorzukommen. Genau. Und wie schon in der Flüchtlingsbewegung in den Jahren 2015 und 2016, werden die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ihren Beitrag leisten, um diesen Familien beizustehen und Kindern trotz schwerer Kriegstraumata zu ermöglichen, eine neue Heimat zu finden. Das ist eine schwere Aufgabe, der sich die Beschäftigten auch dieses Mal wieder stellen werden. Der Herausforderung, die Ansprüche der Gesellschaft und die individuellen Interessen der Menschen miteinander in Einklang zu bringen, widmen sich die Erzieherinnen, SozialarbeiterInnen und viele, viele andere Berufsgruppen tagtäglich mit großem Engagement, Professionalität und jeder Menge Idealismus. Trotzdem wird die unverzichtbare Arbeit, die diese Menschen leisten, die ihr leistet, zu wenig gesehen. Vor allem aber fehlt es an gesellschaftlicher Anerkennung. Diese fehlende Wertschätzung geht einher mit schlechten Arbeitsbedingungen wie niedrigem Einkommen, einer hohen Zahl von Befristungen. Das wiederum führt zu Fachkräftemangel und immer mehr Teilzeitarbeit, weil die Beschäftigten die Belastungen ansonsten nicht aushalten. Eine ziemlich gefährliche Spirale. Und deswegen ist es großartig, dass ihr heute alle hier seid, eure Arbeit niedergelegt habt und einfordert, was euch zusteht. Genau. Aber wir haben es schon gehört, das ist nicht der einzige Grund, weshalb wir uns heute hier treffen. Und damit gebe ich ab an Sabine. Ja, danke Isabel. Irgendwie seid ihr ganz schön weit weg. Geht es nicht, dass ihr ein bisschen näher rankommt? Wenn das nicht geht und ihr mich trotzdem hören könnt, dann fahre ich fort und stelle euch vor, welches Bündnis mit Verdi gemeinsam hier den Internationalen Frauentag und den Frauen- und den Streiktag im Sozial- und Erziehungswesen heute vorbereitet. Das Karlsruher Bündnis 8. März besteht aus Gewerkschaftsfrauen und verschiedenen Karlsruher Frauengruppen. Ihr werdet die innerhalb der nächsten 2 Stunden hier kennenlernen. Sie werden Beiträge halten, wir werden Musik hören. Oft haben wir am 8. März eine Abendveranstaltung im Jubels gemacht. Viele werden das kennen. Heute sind wir nur auf der Straße und ich sage nicht nur, sondern wir sind auf der Straße und das ist gut so. Wir werden 2 Stunden ungefähr hier sein und dann in einer Demo zum Europaplatz gehen und wieder zurück. Auf der ganzen Welt protestieren heute Frauen. Ich fange mal an und nenne einige. Es gibt ungefähr in 30 verschiedenen russischen Städten feministische Basisgruppen, die heute gegen den Krieg protestieren. Zu dem Thema werden wir mit Sicherheit auch in den Redebeiträgen noch mehr hören. In Istanbul findet heute Nacht die ganz große Frauendemo statt. Dabei müssen die Frauen in der Türkei wie jedes Jahr am Internationalen Frauentag mit polizeilicher Willkür rechnen. Das ist da noch ganz anders als bei uns. 2019 zum Beispiel wurden viele Frauen verhaftet, weil sie den Präsidenten beleidigt hatten. In diesen Tagen wird ihnen der Prozess gemacht. Was hatten sie verbrochen? Sie waren auf der Straße gehüpft und hatten gerufen: Tayyip, lauf weg, die Frauen kommen. Den Frauen in Istanbul gilt heute unsere Solidarität. In vielen Ländern Lateinamerikas protestieren Frauen am 8. März vor allen Dingen gegen die Gewalt an Frauen. In Mexiko gehen Frauen auf die Straße unter dem Motto »Ein Tag ohne uns, un día sin nosotros« und sie sagen, dass sie sich an diesem Tag noch nicht mal von befreundeten Genossen helfen, weil sie sagen, an diesem Tag wollen wir sicher sein und unter Frauen. Und das geht irgendwie nur, wenn wir einmal ganz unter Frauen sind und alles selber organisieren und sich auf keine Hilfe verlassen. Morgen allerdings, am 9. März, ist ein landesweiter Streik in Mexiko und da sind Frauen und Männer dann gemeinsam für ihre Interessen unterwegs. Es wird heute nicht nur protestiert, es wird, wie hier in Karlsruhe, auch gestreikt. In Barcelona zum Beispiel ist Feminist Strike. Das Kollektiv 8. März hat einen feministischen Streik ausgerufen und der umfasst Menschen, die in der Pflege arbeiten, der umfasst Menschen an Universitäten und auch Verbraucherinnen und Verbraucher schließen sich dem feministischen Streik an. Wir sehen, es kann nicht genug gestreikt werden und nicht genug gekämpft werden. Lasst mich jetzt noch mal etwas zum Ablauf dieses Tages sagen. Wir beginnen unsere Veranstaltung wie immer mit einem Lied, dem Lied Brot und Rosen. Wir haben allerdings dieses Jahr eine Rapperin eingeladen, die uns dieses Lied rappen wird. Lassen wir uns überraschen.

Ich war leider nicht direkt dabei, habe nur gesehen, ziemlich viele Leute irgendwie, was ziemlich cool war. Leider kam es wohl zu einer Festnahme, genaueres weiß ich nicht, deswegen will ich dazu auch nicht so arg viel sagen. Aber erstmal grundsätzlich Solidarität, egal was da passiert ist, an die Person. Hoffentlich gibt es nicht so arg viel Stress. Ja, während der Demo war ich noch viel auf dem Kundgebungsplatz. Genau, und habe da auch eine Freundin vom Café Noir getroffen und habe sie gefragt, was sie am 8. März dort macht. Genau, und vielleicht würde ich euch so dieses ganz kurze Interview kurz vorspielen, bevor ich dann zur Kundgebung vom offenen feministischen Treffen komme, was ja nach der Demonstration auf dem Marktplatz stattgefunden hat. Ja, jetzt, ich bin ja hier am 8. März auf dem Marktplatz auf der Kundgebung zum Weltfrauenkampftag. Und was mich besonders freut, dass ich Freundinnen vom Café Noir getroffen habe und die hier Kuchen und Plätzchen und so verteilen. Aber das macht ihr ja bestimmt nicht einfach so. Du kannst vielleicht ein bisschen erzählen. Was, ich finde es ja cool, dass das Café Noir da auch was zum 8. März macht. Okay. Hallo, ich bin Lena und genau, wir haben heute den Kuchenstand organisiert, um Spenden fürs Café Noir zu sammeln und haben auch voll viele Kuchenspenden bekommen, was uns voll gefreut hat und das Interesse war voll groß und wir konnten auch voll viele Flyer verteilen, und zwar nicht nur Flyer vom Café Noir, sondern vor allem zu unserem geplanten Flintertag im Café Noir. Der soll am 14. Mai stattfinden und da geht es darum, dass wir ein Programm auf die Beine stellen wollen, da sollen Workshops stattfinden, es soll Lesungen stattfinden, Filmvorführungen, also alles, was Leuten einfällt. Also das heißt, alle Leute können mitmachen, die Bock haben, so ein Programm zu gestalten. Und genau, da konnten wir heute den Tag auch für nutzen, den Flyer auch an verschiedene Orgas hier vor Ort zu verteilen und hoffen, dass bald ein Planungstreffen stattfinden kann, sodass das Programm gefüllt wird. Ja, das ist doch auch eine gute Idee, finde ich gut, dass das Café da auch in der feministischen Richtung mit Inhalten gefüllt wird. Und du sagst, ihr sucht auch Leute, also... Das Café ist ja immer für Mitmachen und selber machen. Jetzt, wie kann man sich denn bei euch melden? Genau, also im besten Falle kann man einfach zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder die findet man auf unserer Homepage, auf der Café Noir Homepage oder bei Instagram oder bei Facebook uns zum Beispiel anschreiben. Vielleicht einfach mit dem Betreff Flintertag oder feministischer Tag im Café Noir, sodass wir direkt wissen, genau worum es geht und dann kann man sich da mit seinen Ideen einfach kurz vorstellen oder einfach sagen, hey, ich habe Bock mitzuorganisieren und dann genau, können wir uns connecten und da was zusammen organisieren. Ja, okay, cool, das hört sich doch gut an. Ich freue mich auch. Also Leute, schreibt das Café an, auf welche Art auch immer und engagiert euch da. Im Folgenden hört ihr von Radio A einen kleinen Beitrag zum 8. März. Radio A, die anarchistische Radiosendung im Querfunk 104,8 MHz. Heute habe ich zwei nette Menschen vom OFT Karlsruhe hier, also vom offenen feministischen Treffen. Schön, dass ihr da seid und uns ein bisschen erzählen wollt, was ihr so treibt, gerade auch so rund um 8. März. Ja, hallo. Hi. Hallo. Schön, dass wir hier sein können. Ja, als erstes könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, also das OFT, was treibt ihr so, was macht ihr, wie hat sich das gegründet und habt ihr schon Aktionen gemacht? Einfach genau, so ein bisschen vorstellen. Wir sind vom offenen feministischen Treffen. Das gibt es jetzt seit so 4 Jahren und das ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen. Wir haben uns einfach zusammengetan, weil wir so Sexismus, Gewalt, schlechte Bezahlung nicht mehr einfach so hinnehmen wollten, sondern weil wir aktiv werden wollten. Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat. Wenn natürlich sowas ansteht wie der 8. März oder so, dann treffen wir uns auch öfter. Themen, die wir so bearbeiten, sind ungleiche Verteilung von Haus- und Sorgearbeit, schlechtere Löhne, Armut und auch Gewalt gegen Finta, also Frauen, inter, nicht-binär, trans- und artgender-Personen und körperliche Selbstbestimmung und so alle möglichen Themen rund um Feminismus. Genau, wir haben auch eine Namensumbenennung gemacht vor jetzt knapp einem Jahr, oder? Ja.

Ja, wir haben schon im Vorfeld selber gemerkt, dass wir, glaube ich, alle ziemlich unentschlossen bzw. verwirrt und vielleicht auch überfordert mit der Situation sind, können uns selber nur schwer positionieren. Deswegen versuchen wir jetzt so ein bisschen, auch mit einem Schritt zurück, so ein paar Dinge einfach anzusprechen, die uns jetzt in der Vergangenheit oder jetzt in den letzten Wochen aufgefallen sind, die wir kritisch beliebäugeln. Geht es nicht darum, irgendwie eine Seite zu nehmen, beziehungsweise ich denke, zumindest ich auf jeden Fall diesen Angriffskrieg verurteile. Ist aber auch nicht so einfach, ist so schwarz-weiß, wie man es gerne haben würde. Ja, also zum einen sind wir natürlich als AnarchistInnen gegen jegliche Arten von Staat und deswegen können wir auch dazu, sehen wir das in dem Fall auch so, also klar wollen Menschen irgendwie ihre Existenz oder ihr Leben verteidigen, aber wir sehen das auch kritisch, sich dann irgendwie auf Seiten von einem Staat zu stellen oder an der Seite von einem Staat zu kämpfen. Soweit wir mitbekommen haben, die Anarchistinnen, die in der Ukraine leben, verteidigen sich auch nur so weit, dass wenn es direkt gegen sie geht, aber sie suchen quasi nicht den direkten Konflikt. Genau. Ja, wo wir jetzt schon dabei sind, direkt den Konflikt suchen. Es wird ja gerne jetzt von der Umgebung davon gesprochen oder von den Menschen davon gesprochen, es ist ein neues Zeitalter angebrochen und da frage ich mich einfach nur, wo, also wann ist dieses Zeitalter angebrochen, weil der Krieg jetzt vor Europas Haustür steht oder ja, das ist glaube ich etwas, das mir einfach auffällt, auf der einen Seite nachvollziehbar, Menschen haben Angst vor einem dritten Weltkrieg, davor, dass der Krieg sich nicht auf die Ukraine beschränkt bleibt. Aber ich sehe nicht unbedingt, dass wir jetzt in einer Zeitenwende leben. So, dass der Unterschied ist einfach, dass zum ersten Mal seit 70 Jahren Menschen betroffen sind, die die gleiche Hautfarbe und ungefähr kulturellen Hintergrund haben wie wir. Und da muss ich jetzt nicht sagen, nee, das ist keine Zeitenwende. So, ja, Krieg gab es vorher schon. Krieg gab es vorher in verschiedenen Aspekten. Krieg gab es auch mit Russland gegen anderes, das waren nun sehr viel mehr Stellvertreter, also Stichwort Syrien. Auch da hatte Russland häufig die Partei unterstützt, gegen die der Gegner von der Partei waren, die wir unterstützt haben. Also mit wir meine ich jetzt den Westen. Und ich sehe da wenig Unterschied, so außer dass diesmal Russland ein direkter Partner ist. Ich denke einfach, wie gesagt, es ist eher das kulturelle Ding, weshalb es uns diesmal so betroffen macht, weil die Opfer diesmal weiß sind. Ja, also ich finde auch irgendwie sehr überraschend, dass immer davon gesprochen wird, dass damit keiner rechnen konnte. Ich finde schon, dass man damit rechnen konnte, weil Putin jetzt auch die ganzen letzten Jahre eigentlich jetzt nicht gerade so die Friedenspolitik gefahren hat, sondern der war ja auch immer schon auch so proaktiv quasi dran. Stichwort Tschetschenien, Stichwort Krim-Annexion. Ja. Bei dem Punkt, wo du sagst, mit da jetzt irgendwie die Opfer weiß sind, kommen wir zu dem Thema, was auch mit reinspielt, und das ist der Rassismus, der dieser Tage den meisten Leuten nicht auffällt, aber halt stattfindet. Ich weiß nicht, ob bei den Leuten nicht auffällt. So. Also tatsächlich habe ich da besonders viel Zuspruch auch mit Menschen, mit denen ich mich unterhalten und gesprochen habe. Uns geht es einfach darum, zum Beispiel, dass Polen jetzt innerhalb von einer Woche Strukturen in ihrem Land geschaffen hat, um über 100.000 Geflüchtete aufnehmen zu können. Während sie 2015 noch vom Untergang des Abendlandes gesprochen haben, als es darum ging, syrische Geflüchtete aufzunehmen. Und da ist ja ganz eindeutig ein Rassismus in der Politik erkennbar. Auch von der AfD hören wir keine Forderung nach einer Obergrenze von ukrainischen Geflüchteten. So, also es geht also sehr wohl, dass wir Geflüchtete unterstützen können, und es geht auch sehr wohl darum, dass wir gar nicht darüber diskutieren können, dass die Fluchtgründe unter Umständen nicht berechtigt sind, sondern es geht schlichtweg darum, dass wir nur weiße, am liebsten blonde Menschen in unserem Land aufnehmen wollen. Und da habe ich tatsächlich einige Menschen gemerkt, denen das auch aufgefallen ist. Was mir allerdings fehlt, ist die Relevanz. Also es fällt den Menschen auf, aber es ist ihnen egal. So, das ist so, das ja, bei der belarussischen Grenze zum Beispiel, da war ja eigentlich die Gegebenheit dieselbe. Die Leute sind geflohen. Die Menschen wollten da auch nicht mal bleiben, sondern halt einfach nur über die Grenze drüber. Und da war es anscheinend nicht möglich, da zu helfen. Und da war die Lage auch sehr prekär, weil zum einen Winter war und die Menschen in Klamotten, die definitiv nicht da dafür ausgelegt waren, da die Zeit verbringen mussten an der Grenze. Ja, auch interessant fand ich, wobei ich das halt aus einer nicht gesicherten Quelle habe, auch wenn Geschichten gehört habe, dass ukrainische Geflüchtete, die jetzt nicht unbedingt in das europäische weiße Stereotyp passen, auch schon an der polnischen Grenze wieder zurückgeschickt wurden. Mhm. Also tatsächlich musst du auch in diesem Konflikt weiß sein, um nach Polen zu kommen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal bedenklich, und ich glaube, da sollten wir eher reflektieren, so wer ist es wert, als Kriegsgeflüchteter anerkannt zu werden, und was können wir tun, um Kriege insgesamt zu vermeiden, und dass wir nicht darüber diskutieren müssen, welcher Geflüchtete einen Fluchtgrund hat, sondern dass wir darüber diskutieren müssen, so wie wir die Fluchtgründe insgesamt verhindern können. Und wie wir helfen können halt auch. Da sind wir ja offensichtlich auch gerade dabei, den genau falschen Weg zu wählen, weil da wir, das ist das Zweite, was mir immer so säuerlich aufstößt, gerade die Diskussion sehr offen dafür ist, dass wir mehr wieder in die Rüstung stecken müssen. Es gibt Diskussionen über ein Wiedereinführen der Wehrpflicht, beziehungsweise es wird dann schön verschleiert mit einer Dienstpflicht, so als ob es darum ginge, auch natürlich andere soziale Projekte mit einem Pflichtdienst zu versehen, aber unterm Strich möchte Mensch dann natürlich wieder die Bundeswehr aufstocken mit 100 Milliarden wurden jetzt ja auch locker gemacht, die jetzt halt in die Bundeswehr investiert werden soll, plus eine Festverankerung im Grundgesetz von 2%, glaube ich, war das, des Bruttoinlandsproduktes, die jährlich in Rüstung investiert werden sollen. Und ganz klar, die Bevölkerung soll wieder offen für Militarismus werden. Sie sollen Soldaten wieder als willkommen und als anerkannt feiern. Und das wird ja auch inzwischen auch so getan. Also ich habe das Gefühl, die Bundeswehr erlebt gerade einen Mordsaufschwung, auch was Sympathien angeht, auch was Support angeht. Und so werbungstechnisch ist mir das krasse aufgefallen, seitdem die quasi auf dem öffentlichen Stellenmarkt mitkonkurrieren müssen, die Bundeswehrwerbung auf deiner Pizzaschachtel hast, Bundeswehrwerbung auf der Straßenbahn etc. Also da merkt man ja schon, okay, ja, das da war hat ja sich schon auf jeden vorher Fall was auch, ne? Geändert. Ja, das war ja aber auch schon vorher mit der Straßenbahnwerbung und Pizzaschachtel, ja, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich bestelle nicht die Pizza. War das. Ja. Nee, aber da ist auf jeden Fall ja deutlich was erkennbar. Also es geht in eine Richtung, die ich sehr traurig finde, weil wir eigentlich für mein Verständnis auf einem sehr guten Weg waren, dass die Gesellschaft nach und nach nicht pazifistisch, aber pazifistischer vielleicht wurde. Und ja, sich halt meine Utopie oder das, was ich mir als Utopie erhoffe, halt nicht mit einer militarisierten Gesellschaft decken kann und darf. Und wir hatten die Chance, Anfang der 90er irgendwie uns abzurüsten, und die haben wir nicht getan. Und da wäre vielleicht auch fast schon der nächste gute Überschwung, nämlich NATO. Ja, zunächst vielleicht einfach, um das abzuschließen, ja, hier sind so offen gerade dafür, wieder Rüstung und Soldatentum. Und nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht plötzlich Soldaten wieder gut finden. Ich denke immer noch, Soldaten. förderte auch so den nationalen Zusammenhalt. Generell Nationalismus fördert das Ganze, weil du in einer Armee halt irgendwie alle quasi in Anführungsstrichen gleichgestellt werden, dadurch, dass sie Uniform tragen und ihren Eid ja auf den Staat oder beziehungsweise die Bevölkerung in unserem Fall. Ja, und die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass Nationalismus nie zu etwas Positivem gut war. Also mir fallen wenig Beispiele ein, wo es gut war, dass es jetzt Nationalismus gab, sondern eher die Beispiele, wo es schlecht war. Und auch dieser Krieg ist ja jetzt unterm Strich auch wieder verursacht worden von einer sehr verqueren Nationalismusauffassung, beziehungsweise vor auch sehr viel imperialen Bestrebungen, ja, und einem nicht loslassen wollen eines Weltbildes, das eigentlich schon über 100 Jahre veraltet ist. Na, mit der NATO hast du natürlich auch wieder schon was angesprochen. Ja, hier haben wir den klaren Fall von dem Imperialismus, der auch wieder gestärkt ausgeübt wird oder wieder an Stärke gewinnt, zum einen halt der Imperialismus, den Putin als Patriarch irgendwie versucht auszuüben und irgendwie Bestrebungen hat, auch sein Land quasi zu vergrößern. Und ja, hatte ich da auch das Gefühl in den vergangenen Jahren, dass wir echt da wegkommen, weil wir eigentlich auch merken, was Imperialismus bisher schon für Schäden irgendwie verursacht hat. Und dass eigentlich da auch die Möglichkeit wäre, endlich weiterzukommen, und dann kommt die NATO und macht aber schlicht da quasi in dieselbe Richtung und auch dieses Imperialistische wieder fördert. Vielleicht können wir da, und da muss ich vielleicht meine Ansicht vom Anfang revidieren, vielleicht können wir da tatsächlich doch von einer Zeitenwende sprechen. Allerdings halt nicht eine Zeitenwende von etwas, das wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, sondern dass wir aus Angst, weil der Krieg plötzlich vor der Haustür ist, plötzlich eine Kehrtwende machen, hin zu einem Punkt, den wir eigentlich schon angefangen hatten zu überwinden, nämlich diese Erkenntnis, Nationalstaaten oder Isozialismus, Nationalismus ist nicht gut. Militärtum, Rüstung ist nicht gut. Wir versuchen nach und nach davon wegzukommen. Wir versuchen gemeinsam abzurüsten. Wir versuchen zum Beispiel auch mit der Idee der EU irgendwie auf politisch-wirtschaftlicher Ebene uns auszudehnen, die Grenzen verschwimmen zu lassen. Und das alles wird plötzlich rückgängig gemacht jetzt in dieser Zeitenwende. Jetzt ist es plötzlich wieder, wir müssen uns besser verteidigen können. Ich wollte jetzt auch kein Plädoyer für die EU halten, aber ja, im Moment leben wir halt in der EU und es gibt sie. Und man muss ja auch quasi daran anknüpfen, was es halt einfach gerade so die Knackpunkte sind, an denen man arbeiten kann. Und da ist halt die EU halt mal gerade ein vorhandenes. Und es war halt zumindest ein Anfang, so EU ist schon mal ein größerer Fortschritt als Deutschland. Genau. Ja, Putin behauptet, er würde ja nur die Nazis aus der Ukraine, also die Ukraine entnazifizieren. Ein Nazi versucht, einen jüdischen Nazi es ist ein bisschen merkwürdig, weil der Fall ist ja so, dass es auf beiden Seiten irgendwie Nazis gibt, also sowohl Nationalisten, die auf ukrainischer Seite als Einheiten kämpfen, als auch auf der russischen Seite. Und von dem her ist dieser Aspekt von wegen, ja, wir machen hier nur Entnazifizierung, chillt mal eure Base, eine sehr seltsame Ansicht. Ja. Also er versucht sich ja gerade irgendwie mit allem Möglichen rauszureden, dass Hauptsache muss nicht sagen, ja, ich führe hier irgendwie Krieg. Militäroperationen, keine Ahnung, was er da alles so schöne Euphemismen hat. Ja, aber Auf der anderen Seite gibt es halt auch den Punkt, es kämpfen auf beiden Seiten Nazis. Und das müssen wir halt auch berücksichtigen in unserer uneingeschränkten Solidarität gegenüber der Ukraine, wie sie gerne jetzt gerade zum Ausdruck gemacht. Klar, die Regierung ist nicht, ist definitiv nicht, sind keine Nazis, aber es werden trotzdem ja nationale, dann auch Nazi-Strömungen werden geduldet jetzt auch in der Verteidigung des Landes. Und ich will das jetzt in dem Moment, also jetzt in der Akutsituation nicht zu sehr verurteilen, wo vielleicht die Ukraine selber gerade glücklich ist über jeden Menschen, die irgendwie zur Verteidigung da sind. Dennoch solltest du reflektierter damit umgehen, so wie, mit wem du jetzt den Schulterschluss übst. Und ja, hier der Punkt mit der Solidarität, den finde ich auf jeden Fall auch interessant, weil der ja auch gerade auf Bezug mit der Ukraine, dass wir jetzt halt hier sagen, okay, wir nehmen das halt hin, da steht, dass die Spritpreise höher sind und dass wir versuchen quasi wieder, jeder Einzelne soll jetzt plötzlich aus Solidarität weniger Auto fahren, weniger Gas brauchen etc., anstatt dass man sagt, hey, da gibt es irgendwas Grundlegendes, was falsch läuft und Klimamenschen, die sich schon längst mit dem Thema beschäftigen, haben schon seit Jahren gesagt, hey, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir da unabhängig werden und dass wir einfach auf erneuerbare Energien setzen und uns dadurch auch nicht erpressbar zu machen. Also genau in der Lage stecken wir jetzt. Stattdessen diskutieren einige Menschen schon wieder darüber, dass Atomkraft jetzt vielleicht eine gute Alternative wäre, sich unabhängig von Russland zu machen. Das ist auch schon wieder, ja, eine besorgniserregende Entwicklung ist. Ja, wir müssen unabhängig werden, aber definitiv nicht mit Atomkraft. Wir zahlen trotzdem die Wasserrechnung. Nee. Ja, seid solidarisch. Passt auf, dass die Wasserrechnung nicht in die Luft geht. Genau, und irgendwie, anstatt dass man gegen den Oligarchen vorgeht, so tut man halt lieber sagen, ja, hier Bevölkerung, badet ihr das mal aus, so, das finde ich halt auch. Wobei er schon gegen einige Oligarchen vorgegangen ist, aber. Ja, und du hattest nicht gegangen. Und es war auf jeden Fall bezeichnend, wie lange sich gerade Deutschland auch dagegen gesperrt hat, hier aus diesem Ziel irgendein Bankenabkommen da irgendwie. Ja, Ziel hieß es. Ja, auszuschließen. Und ja, wir sind in einem Abhängigkeitsverhältnis mit einem Despoten gewesen und in dem Zuge könnten wir uns vielleicht auch reflektieren, in welchem Abhängigkeitsverhältnis wir vielleicht noch mit Despoten stehen. Stichwort Arabische Emirate, Stichwort überall. Ja, man kann das nicht so einzeln denken und sagen, okay, wir kümmern uns um dieses Thema und aber lassen halt irgendwie Klimawandel lassen wir außer Acht, ja, sondern gucken einfach nur, dass wir erstmal unabhängig sind. Das funktioniert halt nicht. Also Dinge sind halt miteinander verwoben und deswegen muss man sie gemeinsam denken. Genauso finde ich das gerade verkürzt, dass man jetzt irgendwie zum Teil aus der politischen Strömung wieder auf alles auf Klassenkampf runter reduziert, was halt einfach nicht funktioniert. So. Der Klassenkampf ist halt nicht die Lösung so. Und also der Klassenkampf ist auch in dem Fall jetzt nicht das Problem, auch wenn das gerne so dargestellt werden sollte. Oder ich habe Berichte gelesen, wo der Westen als Hauptaggressor verantwortlich gemacht wurde und irgendwie, ja, eine stellenweise interessante Analytik, wo versucht wurde, den Klassenkampf da irgendwie einzuweben, der aber sehr an der Sache vorbei ist. Von daher gesehen, ja, ich weiß nicht, es gibt, hatte ich am Anfang ja gesagt, kein Schwarz und kein Weiß. Wir können uns alle darin einig sein, dass Putins Krieg, so sage ich es jetzt mal, auf jeden Fall gegen alles ist, was Humanität etc. ausmacht. Und wir müssen nicht darüber diskutieren, ob Kriegsverbrechen stattfinden. Die finden en masse da statt, wobei Krieg an sich schon das Verbrechen ist, meiner Meinung nach. Und ja, ich finde es super für jeden Menschen, der Solidarität gegenüber den UkrainerInnen äußert und in unterschiedlichen Formen auslebt. Ich würde das, was ich mir einfach nur wünschen würde, ist die Solidarität, die wir jetzt in Ukraine in berechtigter Weise geben, ob wir die nicht auch anderen Geflüchteten in künftigen Konflikten, die leider natürlich auftreten werden, auch entgegenbringen. Also, dass wir vielleicht insgesamt darüber reflektieren, so wie gehen wir mit Menschen um, die Hilfe benötigen. Und ja, was vielleicht noch abschließend auch zu sagen ist, wir haben jetzt das große Problem mit der Ukraine. Das ändert ja aber auch nichts daran, dass da die Pandemie da ist. Genauso wie die Pandemie nichts daran geändert hat, dass ein Klimakonflikt da ist. Und wir vergessen immer in der aktuellen Krise, dass die anderen Krisen dadurch ja nicht gelöst sind. Das hattest du jetzt ja auch schon angesprochen, dass irgendwie, ja, wir lassen jetzt das Klima fallen, weil wir haben ja jetzt hier, wir müssen uns jetzt immer abhängig machen, so läuft das nicht. Das ist halt alles eng verwoben. So. Und wir leben in einem, Organismus, der sich Erde nennt und sind eng verbunden mit unserer Umwelt, mit unserer Natur und können die nicht außer Acht lassen. Ja, können die nicht außer Acht lassen und wir können nicht ein Problem lösen, indem wir die anderen Probleme ignorieren, weil auch diese werden zusammenhängen. Vielleicht so als Schluss. Ja, und die Gedanken. 100 Millionen Euro werden für den Krieg nicht helfen. Hätten aber vielleicht an anderen Stellen geholfen, wo man nicht bereit war, diese zu akquirieren. Ja, ja, soweit unsere Einschätzung. Ich denke, niemand ist weiter als vorher, aber wir konnten zumindest ein paar Gedanken loswerden. Genau, vielleicht auch. Vielleicht ein paar Inputs für Diskussionen setzen. Genau. Dann kommt jetzt Musik und dann hört ihr weiteres von uns. Yay. Bis ich ne Base und Fame hatte und dann kam die Verlustangst. Denn wer gibt den Status um den Sieg, gekämpft hat gern auf. Vor allem, wenn man sich nach Zweifeln endlich selber vertraut. Meine Rolle nervt mich selbst, ist halt sie von Anfang an. Na klar, wär ich gern auch schließlich für Dope ist im Siegen bekannt. Dominanz braucht Widerstand und ich bin Leistungsträgerin. Wer aufrecht steht, da fährt viel Gegenwind. Ich hab mir nen Namen gemacht, Queer Feminist MC. Das ist mein siebtes Release. Ich hab Rap immer geliebt, immer gepumpt und gefeiert. Doch noch mehr gehasst, was hätte ich ohne diese Rapper? Rap ist alles verpasst. Und es stresst sie, dass ich kritisiere, worüber sie sich auszeichnen. Glaub mir, ich würd mich auch lieber nicht übellaunig aufreiben. Doch wenn ich Scheiße sehe, dann muss ich sie benennen. Ihr peilt nicht mal die Kritik, ich bin nicht die BPJM. Ihr wollt alles zerficken, zieht euch die Bilder, die ihr zeichnet. Es ist schwer nicht an euch, trotz gutem Willen zu scheitern. Und jetzt sagt nicht, die Gesellschaft hätte euch zu dem gemacht, was ihr seid doch mächtige Männer. Gute Nacht. Ja, ich bin dumm genug, ich fall drauf rein, ich leg mich auf. Ihr dominierte die letzten 10 Jahre in meinem Lebenslauf. Sicher, ich sollte schlauer sein und euch mit Ignoranz strafen. Und ich will mich auch nicht über Abgrenzung bekannt machen. Ja, ich sollte drüber stehen und euch einfach rübergehen. Mich auf mich selber konzentrieren und meine Wege klüger wählen. Doch es braucht ein paar Stimmen, die dagegen halten. In dieser ewigen Scheiße, in diesem ekligen Gehype. Ihr sagt, es sei nur Entertainment, doch für mich ist es Gewalt. Ihr wisst, wovon ich rede, ihr wisst Bescheid. Ihr habt euch dagegen entschieden zu argumentieren. Und ich renn gegen Wände, Scheiße, ich laber zu viel. Ich fühl mich machtlos, für euch bin ich nur 3 Löcher. Ihr seid Männer, seid die höheren Geschöpfe. Du stellt den Track schon aus, ich verschwende eure Zeit. Zeigt ein bisschen Disrespekt, zeigt was für Männer ihr seid. Meine Jungs schämen sich für eure Darstellung von Weiblichkeit und dafür, dass ihr euch in eurer Männlichkeit so einig seid. Eure Kinder werden euch eines Tages mit Verachtung strafen. Sie haben euer Erbe als Last zu tragen. Und die Medien geilen sich an euch auf. Sie wissen genau, dass man mit deinem Skandal mehr verkauft. Deutschland sieht keinen Anlass, strukturell was umzugestalten. Aber Deutschland hält ohnehin gut daran, den Mund zu halten. Und ich kalkuliere die Sozialisation mit ein. Aber muss das Ergebnis von Scheiße so boshaft sein? Andere haben auch Dreck gefressen und sind keine Idioten. Wisst ihr, lernen aus den Fehlern anderer ist nicht verboten. Unterstützung von Menschen in der Ukraine und auf der Flucht. Vor ein paar Tagen ist das russische Militär in die Ukraine eingedrungen und versucht aktuell, diese unter fadenscheinigen Vorwänden einzunehmen. Was viele für nicht möglich gehalten haben, ist jetzt Wirklichkeit und tatsächlich nur die Fortsetzung russischer Gebietsaneignungen seit vielen Jahren. Südossetien, Abkhazien, Transnistrien und die Krim waren die Vorläufer. Wir haben auf schnellem Wege Kontakte zu Menschen in der Ukraine und im ukrainischen Grenzgebiet gesucht. Anarchistinnen vor Ort und international vernetzt haben in kürzester Zeit Solidaritätsstrukturen geschaffen, um Menschen in der Ukraine und die, die ihr Zuhause verlassen müssen, zu unterstützen. Es sind Strukturen der gegenseitigen Hilfe, die im Mittelpunkt stehen. Zudem sehen wir viele Solidaritätsbekundungen überall auf der Welt, insbesondere die sichtbaren Proteste in Russland, welche dort trotz dessen weitergehen, dass dies für tausende Menschen im Gefängnis enden wird, möchten wir hervorheben. Auch diese Menschen brauchen dringend Unterstützung. Ebenso die entstehenden Strukturen an der belarussisch-polnischen Grenze, wo die Aktivistinnen zwischen dem Regime des stalinistischen Putin-Freund Lukaschenko und einer rechtskonservativen Regierung keine günstigen politischen Bedingungen vorfinden. Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, uns auf die Seite einer Kriegspartei zu stellen. Deshalb verurteilen wir jegliche militärische Interventionen aufs Schärfste. Wir sehen es jedoch als absolut notwendig, uns auf die Seite all derer zu stellen, die durch autoritäre Macht streben, um ihren Wohnraum, ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten müssen. Daher ist es für uns selbstverständlich, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Auch du kannst einen Beitrag leisten. Laut unseren Kontakten des Anarchist Black Cross Belarus ist es aktuell vor allem wichtig, Geld zu spenden, um Menschen vor Ort auf der Flucht unterstützen zu können. Auf der Seite von operation-solidarity.org findet ihr weitere Möglichkeiten zur Unterstützung. Das Anarchist Black Cross Dresden sammelt Spenden zur Unterstützung anarchistischer Strukturen, deren Mitglieder und Familien. Die Kontaktdaten findet ihr alle auf https://annika.noblogs.org. Nun zu Infos des Café Noir. Aktuell wird versucht, vor allem in Polen Wohnungen und Häuser anzumieten, um Menschen auf der Flucht unterbringen zu können. Dazu und zur Sicherstellung derer Versorgung werden Menschen gesucht, die für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum monatliche Spenden geben. Wenn du eine Unterkunft, Zimmer, Wohnung, Haus für Menschen auf der Flucht zur Verfügung stellen kannst, melde dich. Wir stehen im Kontakt mit verschiedenen Strukturen, die Bedarfe und Unterkünfte ermitteln und vermitteln. Wenn du dir das vorstellen kannst, melde dich bei uns im Café Noir oder per Mail an café-noir@riseup.net. Für Hintergrundinformationen empfehlen wir verschiedene Texte, die auf der Seite von crimethink.com auf verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Ihr findet diese Links auf der Seite von Café Noir. Außerdem gibt es einen anarchistischen Stammtisch Karlsruhe im Café Noir. Am Donnerstag, den 14. April, findet ab 18.30 Uhr der nächste anarchistische Stammtisch im Café Noir in der Schaumburgstraße 5 statt. Alle Menschen, die an anarchistischer Politik interessiert sind, sind herzlich eingeladen. Der Stammtisch bietet Raum zum Austausch, zur Vernetzung oder gegebenenfalls zum Planen von Aktionen und Veranstaltungen. Ab sofort wird der anarchistische Stammtisch jeden zweiten Donnerstag im Monat im Café Noir stattfinden. Libertäre Grüße und bis Donnerstag. Thank you. guess I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. Ja, dann war das es jetzt mal wieder mit Radio A im Querfunk 104,8 Megahertz. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball trotz Mehrfachkrisen, Klimakrise, Corona-Pandemie, Scheißkrieg. Lasst euch nicht unterkriegen und schaltet nächstes Mal wieder bei uns ein. Genau, am 10. April ist die nächste Sendung. Bis dahin könnt ihr euch überlegen, wieso ihr nicht vorm Radio sitzen könnt. Genau, also entweder ihr überlegt euch was für den 10.04. oder ihr müsst halt einfach Radio einschalten zwischen 18 und 20 Uhr im Querfunk. Oder aber ihr gebt euch das Ganze online, radioa.noblogs.org. Gibt's das noch? Genau, das gibt's noch. Eieiei, natürlich gibt's das noch. Da könnt ihr das Ganze nachhören. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.